Schritt B, Übung 24. B. 1. Treten Sie ein in einen Verein, wo Deutsche und Iren sich engagieren für Engagements in Restaurants in der Provence. Das ist Ihre Chance für eine Revanche in der Gaststättenbranche. Sie möchten nach Haus? Dann treten Sie aus. 2. Im Verein der freien Sprecher sprechen alle immer frecher. Alle sprechen frech und frei und sie finden nichts dabei. Alle reden, reden, reden. Reden ist ein Spaß für jeden. Doch was jeden Sprecher stört, jeder spricht, doch keiner hört. Das ist fast nicht zu ertragen und man hört die Sprecher fragen: Warum gründet denn kein Schwein einen Sprecher-Hörverein? Der Verein wird nie gegründet, weil man keine Hörer findet.